Es ist 7 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Danny Hoppe, guten Morgen. Kurzarbeitergeld wird verlängert. Republikaner attackieren Biden. Und das Wetter stürmisch mit vielen Wolken. Das Kurzarbeitergeld wird verlängert von einem auf bis zu 2 Jahre. Darauf haben sich die Spitzen von Union und SPD geeinigt. Sie wollen so in der Corona-Krise Jobs absichern. Auch staatliche Hilfen für kleine und mittlere Firmen soll es länger als bisher geplant geben. David Riemer in Berlin und auch Familien sollen in Corona-Zeiten noch mehr unterstützt werden. Genau, CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat in der Nacht dazu das gesagt. Wir helfen Familien insbesondere dadurch, dass wir das Kinderkrankengeld, also für Eltern, die wegen der Krankheit ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen, um 5 weitere Tage in diesem Jahr erhöhen und dass wir auch das Programm zur Akuthilfe bei der Pflege weiter verlängern. Übrigens auch bei Schul- und Kitaschließungen wegen Corona sollen Kinder ärmerer Eltern weiter kostenloses Mittagessen erhalten können. Vielen Dank, David Riemer. Die Verbreitung des Coronavirus von Ischgl aus könnte bald ein juristisches Nachspiel haben. Vor dem Landgericht Wien dürfte es erste Musterprozesse geben. Es geht um Klagen auf Schadenersatz. Britta Krusenbaum hat die Hintergründe. Die ersten Klagen von Corona-Opfern würden Ende September eingereicht. Das kündigte der österreichische Verbraucherschützer Peter Kolber an. Darunter seien auch Fälle von Deutschen, die durch Covid-19 gestorben seien, und Fälle wie der eines Mannes aus dem Rheinland, der lange auf der Intensivstation war und jetzt mit Folgeschäden zu kämpfen habe. Über 6.000 Tirolurlauber haben sich bei dem Verbraucherschützer als Corona-Geschädigte gemeldet bisher. Sie werfen den Verantwortlichen vor, zu spät und nicht umfassend genug auf den Ausbruch der Corona-Krise in Ischgl reagiert zu haben. Von dem Touristenort aus sei das Virus in 45 Staaten getragen worden. In den USA geht der Parteitag der Republikaner weiter. Dabei sprach auch First Lady Melania Trump. Sie warb für eine weitere Amtszeit ihres Mannes, verzichtete aber auf Attacken gegen den demokratischen Herausforderer Biden. Das übernahm Trumps Sohn Eric. Er warf Biden vor, eine Marionette der radikalen Linken zu sein. Ein Tabu brach Außenminister Pompeo. Er brachte sich direkt in den Wahlkampf ein und warb für Trumps Wiederwahl. Von den Demokraten hieß es, Pompeo untergrabe so die Arbeit des Außenministeriums. Wie hoch fällt die Rente im Alter aus? Bisher muss das jeder für sich zusammenrechnen. Das soll bald einfacher werden. Das Bundeskabinett will heute den Weg für eine digitale Rentenübersicht freimachen. Dort soll jeder eine offizielle Übersicht über die persönliche Absicherung im Alter bekommen. Mit Infos zur gesetzlichen, privaten und betrieblichen Rente. Der 6-malige Weltfußballer Lionel Messi will weg vom FC Barcelona nach 20 Jahren. Das hat der Verein gestern Abend bestätigt. Laut Medienberichten will Messi eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag ziehen. Ein Grund für den Wechselwunsch soll demnach der neue Barca-Trainer Koeman sein. Dieser habe Messis Sonderstellung in Frage gestellt. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Das Düsseldorf-Wetter bringt uns heute einen Sommersturm. Tief Kirsten hat auch Sturmböen dabei, heißt der Wind pfeift mit mehr als 80 km/h, nimmt also noch zu. Etwa ab 10 Uhr bis zum frühen Abend, dann beruhigt sich's aber schon wieder. Zum Sturm gibt's Wolken und 20 Grad. Morgen gibt's einen Mix aus Sonne und Regen bei 23 Grad. Die aktuelle Temperatur gibt's jetzt, 18 Grad hier bei uns. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Ja, erstmal der Hinweis von Herrn Lieske aufgegriffen. Seid vorsichtig, überall kann rumgewehtes Zeugs auf der Straße liegen. Und im Verkehr stockt es schon auf der Brüsseler Straße stadteinwärts vor der Baustelle am Hertha Dreieck, Werstener Straße und Siegburger Straße stadteinwärts. Plant da jeweils bitte ein paar Minuten extra ein, genauso wie auf der A1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen. 2 Kilometer Stau schon dort und 5 Minuten plus laut ADAC. Antenne Düsseldorf am Morgen. Guten Morgen um 6:45. Ich bin Dennis Lieske. Ich bin Arne Klüh. In 3 Minuten gehen wir zusammen auf die Kö. Neuer Laden da im Interconti. Wir checken, ob's schmeckt. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, students, the sun's on the front line, knowing they don't get to run. Let's go. back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Guten Morgen am Mittwoch. Wir sind's, Arne Klü. Und Dennis Lieske. Und wir machen euch jetzt um 7:07 mal so ein bisschen Hunger. Antenne Düsseldorf. Schmeckt's? Tanja Marschall war wieder essen. Und wenn ihr ihren aktuellen Bericht gehört habt, dann garantieren wir euch, fahrt da rechts ran und holt euch erstmal belegtes Brötchen oder so. Ja, absoluter Wasser im Mundalarm jetzt hier bei uns. Wohin geht's? Ins Restaurant Kö 59 Masterminded bei Björn Freitag im Hotel Intercontinental. Was gibt's da? Großartige, moderne, rheinische Küche mit internationalen Einflüssen. Und gefühlt ist bei jedem Gericht eine Komponente dabei, die man so nicht erwartet. Oder bei der man denkt, das kann doch nicht zusammenpassen. Oh doch! Wie schon gesagt, Sternekoch Björn Freitag hat seine Finger im Spiel. Der Verantwortliche in der Küche ist aber Timo Bosch. Und was der mit seinem Team zaubert, ist mitunter sensationell. Was macht richtig Bock? Die Königsberger Klopse Björn Freitag-Style mit einem Löffel Kaviar obendrauf. Mega! Oder der vegetarische Geheimtipp, Tortelloni mit Ricotta, Sauerkraut und Düsseldorfer Senf. Ganz großes Kino. Und ich hätte nie gedacht, dass mich mal ein Krustenbrotsalat mit Tomate und Ziegenkäse umhauen würde. Oder eine Blumenkohlsuppe. Und wenn ihr ein Dessert nehmt, kandierte Feige mit Schokolade und Whisky-Eis. Das Whisky-Eis, unfassbar. Gut zu wissen. Der Fokus liegt auf lokalen und saisonalen Produkten und auch die Weinauswahl ist mit Schwerpunkt Deutschland. Auf der Karte finden sich Kreationen mit Düsseldorfer Stadthonig, rheinischem Apfel oder Düsseldorfer Allerlei. Der Tanja Marschall schmeckt's also. Und zwar nicht nur im Kö 59. Alle Testberichte gibt's im Netz bei uns auf antennedüsseldorf.de. Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go. Tonight. Düsseldorf. Der beste Mix. Antenne Düsseldorf. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile. Of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hallo zusammen, guten Morgen. Wir sind Antenne Düsseldorf, 7:15 am Mittwoch. 2 Wochen läuft die Schule, heute wieder nach den Sommerferien. Das heißt für viele Schüler auf den weiterführenden Schulen 2 Wochen Maskenunterricht. Wir sammeln heute eure Erfahrungen mit dieser Maskenpflicht. Eure WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Und haben da eine bekommen von einer Schülerin aus Gerresheim, die gerne anonym bleiben möchte. Also ich finde die Maskenpflicht nicht mehr so schlimm in der Schule. Ich habe mich schon dran gewöhnt und es behindert mich auch nicht mehr in meinem Alltag und ich kann ganz normal weiterleben. Okay, also recht entspannt, wie auch eine Mehrheit von euch da draußen, wenn ich so eure Facebook-Kommentare einschätze, überfliege. Gibt natürlich auch Kritik, ne? Ja. Muss man sagen. Manchen ist das Maskentragen zu stickig, einige klagen über Kopfschmerzen, was sie dann auf die Maskenpflicht zurückführen. Wir haben die Gelegenheit, Düsseldorfs Schuldezernent Burkhard Hinsche zu befragen. Herr Hinsche, ein Blick in die Zukunft. Haben die Schulen in unserer Stadt denn auch genug Masken? Und könnte es im Herbst einen Engpass bei Desinfektionsmitteln geben?

Guten Morgen, der Mittwoch im Radio. Halbes Jahr Corona in NRW heute. Ihr habt es hier bei Antenne Düsseldorf schon gehört. Vor 6 Monaten genau ist der erste Mensch in NRW positiv auf das Virus getestet worden. Und Corona hat uns weiter fest im Griff. Ja. Und auch die Politik. Die GroKo hat am Abend getagt und einige Dinge beschlossen, damit wir gut durch die Krise kommen. Zum einen wird das Kurzarbeitergeld verlängert von 12 auf 24 Monate Bezugsdauer bis Ende 2021. Wenn das Unternehmen das Kurzarbeitergeld dieses Jahr noch beantragt, das soll übrigens noch heute vom Kabinett beschlossen werden. Anderer Beschluss dürfte Eltern freuen, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Wir helfen Familien insbesondere dadurch, dass wir das Kinderkrankengeld, also für Eltern, die wegen der Krankheit ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen, um 5 weitere Tage in diesem Jahr erhöhen. Das heißt, Eltern bekommen pro Kind insgesamt dann 15 Tage Krankentagegeld. Ist durchaus eine Erleichterung. Weil Kinder mit einer Schnupfnase ja mindestens Tag zu Hause bleiben sollen. Ja. Und wenn Fieber dann dazu kommt, dann sind es schnell mal mehr. Hier ist Antenne Düsseldorf, 7.24 Uhr jetzt. Brauchen wir nicht alle mehr Pause zu Hause? Feierabend. Mehr einrichten mit gemütlichen Sofas von Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Jede Woche ausgewählte Möbel um 20% reduziert. Mehr bei Hardegg und auf hardegg.de. So, die leere Beefy Snackbox gehört Ihnen auch? Ja. Die Beefy Snackbox. Original Beefy und leckerer Gouda. Für unterwegs, zwischendurch oder gleich im Supermarkt. Beefy Snackbox. Jetzt exklusiv bei Rewe im Kühlregal. So klingen große Ferien. Und so klingt es, wenn ein Kind ertrinkt. Ertrinken ist leise. Seine Folgen sind es nicht. Bringen Sie Ihrem Kind Schwimmen bei. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft berät Sie zu Schwimmkursen in Ihrer Nähe unter dlrg.de. Schade, keine Kirmes dieses Jahr. Aber dafür Lebkuchenherzen selbst verzieren im Rheinparkcenter Neuss. Jetzt Samstag von 13 bis 18 Uhr. Kommt ins Rheinparkcenter. Für alle Hygieneregeln ist bestens gesorgt. Also, wichtig ist, dass wir dich auch mal ärgern können. Und dass du nicht so oft schimpfst. Und dass du unser Spielzeug immer aufräumst. Und das war schon. Die vielleicht ehrlichste Stellenanzeige der Stadt. Unsere Kinder verstehen jede Menge Spaß. Wir hoffen, du auch. Dann würdest du gut zu uns passen, als Erzieher oder Erzieherin in den Einrichtungen der Kinderzentren Kunterbund. Bewirb dich jetzt auch in deiner Nähe. Jetzt bewerben auf werdekunterbund.de. Liebe Dani, guck mal, die schönen Urlaubsbilder von uns. Hey Dani, hast du meine Nachricht bekommen? Lieber Kunde, Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht? Oh nein! Damit der Urlaubsflirt nicht am Datenvolumen scheitert, Prepaid im besten Telekom-Netz. Jetzt für kurze Zeit 10-faches Datenvolumen in den ersten 4 Wochen sichern. Schon ab 9,70 Euro. Jetzt unter telekom.de. Das ist Kai. Kai rettet täglich Leben, selbst wenn jemand 9 davon hat. Kai, du bist ein toller Tierarzt. Du musst nicht auch noch Gebrauchtwagen-Experte sein. Die Jahreswagen von Volkswagen. Mit Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr, 0% Finanzierung sowie attraktiven Wartungs- und Inspektionspaketen. Jetzt im Volkswagen-Zentrum Düsseldorf. Volkswagen. Am Donnerstag wird Düsseldorf noch mehr Fashion-Metropole. H&M eröffnet sein neues Geschäft im grünen Köbogen 2 mit aktuellen Trends für Damen, Herren und Kinder sowie Divided und Beauty. Große Eröffnung um 11 Uhr mit vielen Highlights und exklusiven Angeboten für H&M-Member. Natürlich unter Einhaltung aller Covid-19-Auflagen. Bis dann bei H&M. Das gibt's nur bei Höffner. Die Family and Friends Aktion mit 20% Rabatt auf Möbel und Küchen und zusätzlich sensationelle 25% on top in allen Abteilungen. Nur bis 1. September sparen Sie jetzt doppelt mit der Höffner Kundenkarte. Mehr Infos zu den Family and Friends Vorteilen unter höffner.de. Antenne Düsseldorf. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. To give me all you Charlotte Großer, schönen guten Morgen. Kurzarbeitergeld wird bis Ende nächsten Jahres verlängert. So klappt die Maskenpflicht an Düsseldorfs Schulen. Und das Wetter, es ist windig, aber mild. Das Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2021 verlängert. Das haben die Spitzen von Union und SPD am Abend vereinbart. Damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, sollen kleine und mittlere Firmen länger Hilfen bekommen. Wegen der Verbreitung des Coronavirus von Ischgl aus könnte es bald erste Musterprozesse vor dem Landgericht Wien geben. Österreichische Verbraucherschützer wollen Ende September Klagen von Corona-Opfern auf Schadenersatz einreichen. Seit genau 2 Wochen gilt an unseren Schulen die Maskenpflicht. In Düsseldorf gibt es kaum Verstöße gegen die Verordnung. Auch wenn es nicht immer leicht sei, eine Maske zu tragen, funktioniere die Umsetzung von Seiten der Schüler und Lehrer vorbildlich. Das sagte uns Schuldezernent Burkhard Hinsche. Meist würden wirklich alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so Hinsche weiter. Die Erfahrungen, die wir in Düsseldorf gemacht haben, sind eigentlich die, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der Regel die Maske im Unterricht aufhaben. Unter Beachtung des Mindestabstandes wäre natürlich die Maske nicht zwingend zu tragen, aber nach unserer Kenntnis machen das eigentlich fast alle. Der Schuldezernent sieht die Düsseldorfer Schulen auch gut für den Herbst gerüstet. Einen Engpass an Desinfektionsmitteln und Notfallmasken erwartet er nicht. Radfahrer brauchen in Düsseldorf mehr Platz. Das ist zumindest die Überzeugung von Stefan Engstfeld, dem OB-Kandidaten der Grünen. Seine Vision hat der Antenne Düsseldorf so beschrieben. Für mich zentral ist, wir brauchen mehr Radwege und wir brauchen vor allen Dingen sichere Radwege, weil wir wollen, dass Alt- und Jungfahrrad fährt. Wir wollen es sicher haben, dass Kinder zur Schule fahren können, dass die Eltern sicher sind, dass ihnen nichts passiert. Viele ältere Menschen fahren mittlerweile Fahrrad, auch durch diese E-Bikes, die immer mehr jetzt im Straßenverkehr zu sehen sind. Sie müssen auch sicher unterwegs sein. Um seine Wünsche umzusetzen, würde sich Engstfeld als OB für eine städtische Tochtergesellschaft stark machen, die sich nur um das Bauen von Radwegen kümmert. Eine weitere Idee aus seinem Wahlprogramm heißt 5 Jahre kostenloser ÖPNV für alle Düsseldorfer, die ihr Auto abmelden. Das ganze Gespräch mit dem OB-Kandidaten der Grünen gibt es online auf antennedüsseldorf.de. Mit dem kühleren Wetter hört in unserer Stadt die Freibadsaison nach diesem Wochenende auf. Nur das Freibad Lörrick bleibt bis zum 13. September geöffnet. Laut Bädergesellschaft haben die Düsseldorfer Freibäder in diesem Jahr rund 10% weniger Besucher verzeichnet. Die Bäder mussten sich an Corona-Vorgaben halten. Zum Beispiel gab es eine Höchstbesucherzahl. Ab kommendem Montag werden dann auch alle 7 städtischen Hallenbäder wieder geöffnet sein. Bisher konnten wir nur in 3 schwimmen gehen. Die Plätze müssen wir weiterhin vorher online reservieren. Und das waren die Nachrichten mit Charlotte Großer. Das Düsseldorf-Wetter. Das war Hallenbadwetter heute, ne? Ja. Glaube ich. Ja, ja, es ist ziemlich windig. Sturmtief Kirsten zieht über die Stadt und sorgt für Sturmböen mit Tempo 80 und mehr, und zwar ab dem Vormittag. Dann soll es sich bis zum Abend aber beruhigen. Dazu Sonne und ganz wenig Sonne und viele Wolken bei 20 Grad. Morgen wird es ein bisschen wärmer, 23 Grad. Einige Schauer, aber auch immer wieder Auflockerungen, und aktuell bei uns 18 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Das dickste Brett um 7.33 Uhr ist die Münchner Straße. Stadteinwärts zwischen Uni und Südring. 2 Kilometer Stau wirft euch etwa eine Viertelstunde zurück. Viel besser sieht es dann nebenan auf Werstner und Witzelstraße, beziehungsweise noch weiter nebenan auf der Siegburger Straße und der Oberbilker Allee auch nicht aus. Stau auch auf der Brüsseler Straße vor der Baustelle Hertha Dreieck. Dann eine Warnmeldung. Achtung auf der A57 Krefeld-Köln zwischen Köln-Worringen und Köln-Korweiler. Liegen Gegenstände auf dem rechten Fahrstreifen. Ist natürlich windig heute. Und A1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz-Leverkusen. 3 Kilometer Stau. 10 Minuten drauf. Der Antenne Düsseldorf Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Schickt uns Staus oder Blitzer als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hallo, Dennis Wieske und Arne Klüh hier. Großes Thema heute bei uns. 2 Wochen Maskenpflicht an unseren Schulen. Wir sammeln eure Erfahrungen damit als Schüler und Eltern. Jetzt kommt der nächste Erfahrungsbericht von Klaus, der ist Schulbusfahrer. Ja, derzeit fahre ich Erstklässler und muss sagen, meine Kinder tragen ganz brav die Maske, wenn ich die morgens abhole. Und damit das tragen die auch schon die Maske und es gibt kein Gezeter. Das, was die Kleinen können, sollten wir Erwachsene erst recht können. Also bitte seid so lieb und nehmt Rücksicht auf andere und tragt eure Maske. Der Appell von Klaus im Radio Antenne Düsseldorf. Schönen Mittwochmorgen, 7:55 jetzt. Yeah. Somebody by nightfall. Ooh, na, na, could it be her, baby? I like you. But once in a move, I was lost in the rhythm. And she pulled me close by the look in her eyes. Don't know her name, but I know that I need her. She said, boy, you won't be lonely tonight. She said, ooh, ooh, kiss me like your exes in the room. Don't you feel afraid? Schönen guten Morgen am Mittwoch. Antenne Düsseldorf hier und keine 20 Tage mehr bis zur Wahl hier bei uns in der Stadt. Kommunalwahl. Höchste Zeit, die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl ein bisschen näher kennenzulernen. Heute ist der Grüne dran, Stefan Engstfeld. Ganz ausführlich stellen wir ihn vor in den kommenden 2 Stunden, so wie wir es auch schon diese Woche gemacht haben, mit seinen HauptkonkurrentInnen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Stefan Keller und es morgen mit Thomas Geisel machen werden. Jetzt also Engstfeld, bitteschön. Antenne Düsseldorf spricht mit den 4 aussichtsreichsten Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl. Heute mit Stefan Engstfeld von den Grünen. 50 Jahre alt, verheiratet und wohnhaft hier in Unterbilk, wo er uns eingeladen hat in die Frieda. Was gefällt Ihnen an Unterbilk? Oh, es ist ein sehr, sehr schöner Stadtteil. Erstmal hallo zusammen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch schon mal. Ich lebe hier sehr gerne, weil es eine schöne Mischung ist von Urbanität. Wir sind aber nah am Rhein, die Lage ist super. Es ist eine gute Durchmischung noch von Menschen. Und ja, hier gibt es alles. Loretto-Straße, eine wunderschöne Einkaufsstraße, auch mit Gastronomie. Also ich lebe hier sehr, sehr, sehr gerne. Sie sagten gerade Durchmischung. Kollege Lieske hat es nach Oberkassel verschlagen, nach vielen Jahren in Wersten. Auch durchmischt, Oberkassel. Ja, wobei... Schickimicki gibt es ja durchaus in Oberkassel schon, das sehe ich da schon. Und hier in Unterbilk könnte man aber auch fast schon den Eindruck haben, wir haben die Lieske-Fraktion in Oberkassel bald links überholt. Ja, ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Viertel Unterbilk, weil es viele Vorteile hat. Ein paar habe ich gerade genannt. Ein bisschen Gentrifizierung haben wir hier natürlich, das ist schon ein Problem hier. Ich wohne zur Miete, mein Nachbar unter uns ist Malermeister und natürlich will ich eine Politik machen, dass er auch in den nächsten 10 Jahren mein Nachbar bleibt und nicht irgendwann sagen muss, Hammer, ich kann mir das alles hier nicht mehr leisten, ich bin Handwerker, ich muss jetzt hier ins Umland ziehen. Das wollen wir nicht und das will ich nicht. Sagt Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen. Ein politisches Steckenpferd von ihm ist natürlich das Thema Radverkehr. Jo. Seine Ideen dazu gleich hier bei uns in ein paar Minuten. Ich bin Dennis Lieske. Ich bin Arne Klüh, ganz genau 20 vor 8 jetzt. Hier ist Madonna. We'll be right back. Schönen guten Morgen. Ihr hört Antenne Düsseldorf, den Sender der schönsten Stadt am Rhein, die in knapp 3 Wochen wählen darf. Darf? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Das ist ja so ein Privileg, ne? Demokratie. Und in diesem Jahr ist es spannend wie nie, was den Kampf ums Rathaus angeht. 15 KandidatInnen sind zur OB-Wahl aufgestellt. Und wenn man normalerweise einen Zweikampf hat, ja, im OB-Amt ist es in diesem Jahr, da sind sich die Experten alle einig, ein Vierkampf. Stefan Engstfeld heißt einer der vier, tritt für die Grünen an, fährt mit seinem Wahlkampf-E-Lastenrad durch die Stadt. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Ein ziemlich cooles Teil. Man kommt da schnell ins Fachsimpeln übers Radeln. Sie sind mit dem Fahrrad gekommen, wie wir übrigens auch. Sehr gut. Da gab es aber ganz schön Probleme für uns beide auf dem Weg. Da kann sich hier in Ihrem Viertel noch ein bisschen was tun, ne? In Sachen Radwege und Ampelsteuerung für Radfahrer. Ja, in ganz Düsseldorf, wir brauchen unbedingt mehr Platz fürs Rad. Und ich sage immer dazu, die ganze Zeit, vor allen Dingen muss Fahrradfahren sicherer werden in Düsseldorf. Ich fahre sehr viel Fahrrad hier. Ich habe täglich gefährliche Situationen. Und wenn man das Fahrrad, wir haben ja eine unglaubliche Steigerung, 30% schon seit Anfang des Jahres hier im Radverkehr in Düsseldorf. Ja, Corona war auch nochmal ein richtiger Schub. Viele Leute haben das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt. Und wenn wir hier Richtung Mobilitätswende denken, brauchen wir auch mehr Radwege und mehr Leute, die aufs Fahrrad setzen. Und klar, da muss man ganz, ganz, ganz viel tun. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, die kann ich auch gerne nochmal sagen, wie das gehen soll. Aber für mich zentral ist, wir brauchen mehr Radwege und wir brauchen vor allen Dingen sichere Radwege, weil wir wollen, dass Alt- und Jungfahrrad fährt. Wir wollen es sicher haben, dass Kinder zur Schule fahren können, dass die Eltern sicher sind, dass ihnen nichts passiert. Viele ältere Menschen fahren mittlerweile Fahrrad, auch durch diese E-Bikes, die immer mehr jetzt im Straßenverkehr zu sehen sind. Sie müssen auch sicher unterwegs sein. Sagt Stefan Engstfeld, von dem wir auch viel Privates erfahren haben, nicht nur zum Radfahren, sondern auch zum Beispiel über einen ziemlich gewagten Sprung. Ja. Mehr dazu in wenigen Minuten hier bei Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, 7:45 durch. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high now? To skills that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Green light, day and night, say the trouble, 'cause I need your green light, day and night. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Es ist Mittwoch, der 26. August. Wir sind Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Und 18 Tage sind es noch bis zur Wahl. Wir bereiten euch darauf vor mit ganz ausführlichen Gesprächen, die Arne und ich mit den vier aussichtsreichsten Kandidaten geführt haben fürs OB-Amt. Heute Stefan Engstfeld von den Grünen. Der traut sich was, laut Slogan auf seinem Lastenrad. Stefan Engstfeld traut sich was, steht auf dem Rad drauf. Ja. Ist nicht aufs Radfahren gemünzt, sondern ist so ein Slogan aus ihrem Wahlkampf. Was war denn das Mutigste, was Sie je gemacht haben? Wo haben Sie sich mal richtig was getraut? Das Mutigste als Person im Privatleben, nicht politisch gemeint. Das Mutigste war mal, glaube ich, in der Algarve, unten in Lagos, bei einer Interrail-Tour, die ich gemacht habe. Und dann, wenn man das kennt, ist ein bisschen so eine hohe Felsküste dort. Und da gibt es so Klippenspringern. Und ich habe mich lange breitschlagen lassen, das mal selber auszuprobieren und bin tatsächlich von 27 Meter Höhe runtergesprungen. Und es tat sehr weh, weil so geschickt ist man dann doch nicht wie die Profis. Ins Meer, richtig ins Meer gesprungen. Und der Aufprall einfach, also nicht, weil da unten Steine waren? Nein, der Aufprall einfach schon. Also das ist ja schon eine Höhe und da muss man schon ganz gut mit dem Winkel ins Wasser reinkommen. So geschickt ist man dann doch nicht. Hat riesen Spaß gemacht, aber einmal hat dann auch gereicht, aber ich fand das echt mutig. Also ich weiß so diesen Schritt nach vorne, den man so macht, in dieses Nichts, man, ne, so in dieses Meer. Das war schon sehr, sehr tief. Also es hat nicht Lust auf mehr gemacht, einmal und wieder. Aus der Höhe reichte mir das. Ich habe mich getraut. Es hat auch Spaß gemacht, aber der Aufprall war natürlich schon so, dachte so, puh, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. 27 Meter, das ist mutig. Ja, ja. 27% wären riesig für ihn. Wäre wahrscheinlich auch das Ticket für die Stichwahl. Ist ein mutiger Tipp. Aber zu dieser Stichwahl wird sehr wahrscheinlich kommen. Und Stefan Engstfeld gehört zu den vier Kandidatinnen mit den größten Chancen. Nach 8 hört er mehr von ihm hier bei uns. Antenne Düsseldorf, ich bin Dennis Lieske. Ich bin Arne Klüh. Jetzt ist es 8:09. Guten Morgen. Look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? I think they got it all. All on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be. About to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. alle mehr Pause zu Hause? Feierabend. Mehr einrichten mit gemütlichen Sofas von Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Jede Woche ausgewählte Möbel um 20% reduziert. Mehr bei Hardegg und auf hardegg.de. Ohne Ö fehlt dir was. So, Sie hatten einen Termin für? Ihre Deluxe-Pediküre. Tine74 meint, die Füße sind hinterher wie neu. Und dann gern noch die Fußmassage. Laut Isa 4 geht man danach wie auf Wolken. Mit den Bewertungen bei das Örtliche weißt du immer vorher, was dich erwartet. Jetzt für über 1 Million Unternehmen aus allen Branchen. Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Ein Angebot ihrer Verlage, das Örtliche. Der Aldi-Preis, Baby. Teuer kannst du dir sparen, denn günstig kann so einfach sein. Bei Aldi gibt es nicht nur 3% auf den Einkauf, sondern diese Woche nochmal 33% auf Langnese Eispause. Die 650ml Packung, jetzt für nur 1,93 Euro zum Aldi-Preis, Baby. Jetzt bei Aldi. Freude startet bei der NKL am 1. Oktober. Wir verlosen Traumhäuser, Autos, Wohnmobile und über 400 Millionen Gewinne. Sichern Sie sich jetzt Ihr Los der Klassenlotterie auf nkl.de. Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter nkl.de. Der Eurowings Tapetenwechsel. Sichern Sie sich ab Köln bis zu 20% Rabatt auf viele Flüge bis Oktober. Zum Beispiel nach Hamburg, Budapest oder Korfu. Jetzt inklusive Flexibilitätsgarantie buchen auf eurowings.com. Mülltrennung wirkt und ist prima fürs Klima. Darum Deckel von der Verpackung ab und beides getrennt in den gelben Sack. Wir in NRW recyceln richtig. Mehr Tipps und Infos jetzt unter mülltrennung-wirkt.de. Eine Initiative der dualen Systeme. Hola Sunshine. Ich liebe die Musik, den Rhythmus, die Bewegung. Der neue Seat Leon verbindet dich mit 60 Millionen Songs werbefrei. Freu dich auf bis zu 12 Monate Apple Music for free. Ab 159 Euro im Monat leasen, ohne Anzahlung. Der neue Seat Leon. Here comes the sun. Mehr Infos auf seat.de. Euer perfekter Start in den Tag. Mit dem besten Mix und aktuellen Themen aus der Stadt. Gleich geht's weiter. Antenne Düsseldorf am Morgen. I'll find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. And I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day. And I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will. Yourself to me.